Kundgabe 1056. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1939. Gebieten allen Versuchen, die gegen das Werk gerichtet sind. Dies nimmt zur Kenntnis, dass alle jenseitigen Wesen sich dir hilfreich nahen, so du ihnen Gelegenheit dazu gibst durch deinen Ruf nach ihnen. Und daher ist die Kraft unermesslich groß, die zu empfangen dir möglich ist. Und es soll dir dies jeden Zweifel nehmen in gefahrvoll scheinender Zeit. Siehe, was sich dem Himmel zum Dienst anbietet, beteiligt sich gleichsam tätig an dem großen Erlösungswerk, das doch der Inbegriff der Tätigkeit der jenseitigen Welt ist und steht somit auch im Zentrum der Kraftausstrahlung Gottes. Und es kann nun der auf Erden Wirkende ausgiebig Gebrauch machen von dieser Kraft und sie überall da anwenden, wo ihm Widerstand geleistet wird, insofern, als dieser der geistigen Arbeit eben der erlösenden Tätigkeit auf Erden gilt. Sonach ist das Erdenkind berechtigt, allen dieses Werk betreffenden Maßnahmen, die der Vernichtung gelten, durch seinen Willen, durch seine Kraft in ihm, die zu Strom göttlicher Kraft ist, Einhalt zu gebieten. Es kann auch in Fällen ernster Gefahr für das Werk dem Gegner unter Strafandrohung von oben gebieten, im Namen des Herrn, zurückzustehen von seinem Vorhaben und darf der vollsten Unterstützung Gottes und der jenseitigen Welt versichert sein. Denn es ist die Arbeit an den irrenden Seelen so dringend notwendig geworden, dass der Herr mit außerordentlicher Kraft bedenkt alle, die für ihn streiten. Und keine Gefahr soll euch zurückschrecken von äußerstem Wirken, keine Drohungen Anlass sein, einzuhalten oder nachzulassen in diesem Kampf, der den Irrenden gilt. Wer die Festigkeit des Glaubens errungen hat, dass er sich immer und zu jeder Zeit im Geist vereinigt mit aller von Gott ausgehenden Kraft, wenn er durch den Glauben fähig ist, sich selbst nicht mehr als einzelstehend zu betrachten, sondern gleichsam in innigstem Verband mit allem Geistigen aus Gott sich wissend, so ist seine Macht auf Erden groß, und er braucht nicht zu fürchten irgendwelche Bestimmungen oder Eingriffe der Welt. Der Himmel segnet, die ihm dienen, und so wird geistige Kraft den Menschen schützen auf allen Wegen um der Seelen willen, die aus der Dunkelheit des Geistes herausgeführt werden sollen zum Licht. Amen.